ganzen Folge möglich war, dass Deutschlands größter Sohn hier in Gefangenschaft saß. Der Führer gab uns aus der Einsamkeit dieser Zelle heraus einst das Buch, Mein Kampf. Ihr sollt in eurem ganzen zukünftigen Leben aus diesem Buch die Kraft gewinnen, euren Kampf, den Kampf des deutschen Volkes, den Kampf der jungen Generation, den Kampf des Deutschlands der Zukunft führen zu können. Und wenn die Fahnen der Jugend von hier wieder heimkehren, dann wird all das, was ihr in den langen Wochen eures Marsches empfunden habt, weiterleben, unvergänglich und unzerstörbar, wie die Symbole, die auf diese Fahnen geheftet sind. Unser Führer, unser geliebter Führer Adolf Hitler, Sieg Heil! Thank you.